es dünket mich, ich seh dich kommen. Es dünket mich, ich seh dich kommen, du gehst zur rechten Türe ein, du gehst zur rechten Türe ein. Glauben aufgenommen. Du wirst im Glauben aufgenommen und musst wahre Hirte sein, der wahre Hirte sein. Der wahre Hirte sein. Ich kenne deine holde Stimme, ich kenne deine dass ich im Geist herabergriebe. Er zweifelt, dass du Heiland seist. Er zweifelt, dass du Heiland seist. Er zweifelt, dass du Heiland seist.